Deutschlandfunk. Das Feature. Ich glaube, dass ich die ersten 3 Wochen of zo, ik durfde niet meer. Ik ben niet meer naar bed geweest vanwege nachtmerries. En ik zat op een gegeven moment beneden op de bank en ik durfde niet meer te slapen. Ik heb die eerste 3 Wochen niet gewaagd ins bed te gaan. Heel slecht. Ik had solche angst voor de albträumen. Toen ik thuis was. Wie soll ich sagen? Ich hatte das Gefühl, ich muss gegen die Wand laufen. Dann beginnst du erst zu verstehen, was da alles passiert ist, und dann siehst du dich selbst. Nur wenn ich getrunken hatte, konnte ich 1 Stunde schlafen und bin schreiend wieder aufgewacht. Du warst gillend wacker, dus das war echt Drama. Ja, heel slecht. United Nothing. Niederländische Blauhelmsoldaten, 20 Jahre nach der Rückkehr aus Srebrenica. Ein Feature von Rainer Schwocho. Uiteindelijk krijg je dan ook nog inderdaad steeds meer over je heen van de hele wereld. Von der ganzen Welt wirst du beschimpft, das war unerträglich. Es trifft dich so stark, weil man ja dachte, sein Bestes getan zu haben. Natürlich weiß man, dass einem alles entglitten ist, aber man hat niemanden absichtlich fallen lassen. Man hat wirklich versucht zu retten, wen man retten konnte. Und hier in den Niederlanden sitzen die Menschen und rufen, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Irgendwann nimmt man es nicht mehr wahr. Man denkt nur noch, lass mich in Ruhe. Ein Zeitungsartikel hatte mich nicht losgelassen. Er erzählte die Geschichte von holländischen Blauhelmsoldaten 18 Jahre nach ihrem Einsatz in Srebrenica. Mehr als 8000 bosnische Moslems waren dort durch proserbische Militärs ermordet worden. Ein Völkermord unter den Augen von UN-Soldaten. Irgendetwas an dem Artikel hinterließ einen schalen Beigeschmack auf meiner Zunge. Fällte der Autor nicht Urteile über Beteiligte von damals mit dem Wissen von heute? Er tat es subtil, zugegeben. Aber bin ich dadurch klüger als vorher? Ich will mehr wissen von denen, die es erlebt haben, ihnen Fragen stellen, die ich jetzt habe nach dem Lesen des Artikels. Ich will mehr erfahren über ihre Erlebnisse, Verletzungen, Gedanken. Dus ik liep als een soort zombie rond in Nederland. Als ich zurückgekommen bin, war ich wie ein Zombie. Total verstört, apathisch. Apathisch. In een van de oorlogssituatie terug in het Die Medien haben uns radikal kritisiert. Ich konnte das nicht aushalten. Ich habe einfach keine Zeitung mehr gelesen, keinen Fernseher angemacht. Ich habe das nicht gehabt. Glücklicherweise ist das gut gegangen. Ich weiß, wie das kommt. Ich kann viel darüber reden mit meinen Kollegen, auch zu Hause, aber die Verständnis ist nur bei einem Kollegen, der das selber hat mitgemacht. Ich war gewoon Berufsmilitär. En mijn eenheid waar ik bij geplaatst was, ging naar Bosnië. Dus ik war Berufssoldat. Meine Einheit ging nach Bosnien, da bin ich mitgegangen. Also irgendwie war es freiwillig, aber es gehörte zu meiner Arbeit. Damals war ich 32 Jahre alt. Zu der Zeit war ich schon 15 oder 16 Jahre beim Militär. Im Frühjahr 2014 fuhr ich nach Holland. Hans Theissen traf ich in seinem kleinen Haus in einem Dorf bei Amsterdam. Verantwortlich für den technischen Unterhalt für die Enklave. Ich gehörte zum technischen Dienst. Meine Aufgabe in Bosnien bestand darin, die Stromversorgung und die Trinkwasseranlagen in Gang zu halten. Ich habe 1994 war ich dienstpflichtiger Soldat. Ich war 1994 wehrpflichtiger. Ich habe mich freiwillig für den Einsatz in Bosnien gemeldet. Ich wollte einfach was Nützliches tun in meiner Armeezeit. Anne Mulder erwartete mich in seinem Abgeordnetenbüro in Den Haag. Ich war für die Kommunikation zuständig. Fax, Telefon, Satellitenkommunikation. Ich bin seit 8 Jahren pensioniert. Damals war ich Berufssoldat und ich arbeite als Betreuungsoffizier. Ebel Deikmann hatte mich in das Erinnerungszentrum im Lager Westerbork bestellt. Dort habe er hin und wieder zu tun. In der Bibliothek wären wir ungestört. Die Gedenkstätte erinnert an das Schicksal der Juden, die von hier aus in die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Zwischen Pfarrer und Psychologe, da ist die Betreuungsoffizier. Und die niederländische Regierung ist in 93 gefragt worden von der UN, haben Sie, Holland, ein Bataillon für Einsatz in Bosnien? Während der Gespräche mit Ebel, Anne und Hans wird mir schnell klar, dass es keine einfachen Antworten auf meine Fragen gibt. Natürlich hatte ich viel über den Bosnienkrieg gelesen, über Vergewaltigung, über Vertreibung und Kriegsverbrechen, aber viele Einzelheiten gingen dabei unter. 12. März 1993, Srebrenica. Ohne Zustimmung der zuständigen Gremien verkündet der französische General Philippe Morillon, Oberkommandierender der UN-Schutztruppen in Bosnien-Herzegowina, vor tausenden Muslimen, sie stehen jetzt unter dem Schutz der Vereinten Nationen. Wir hatten in den Jahren eine neue Sorte von Brigade, den Luftmobilen Brigade, den Paratroopers. Und wir nehmen es auf tegen het 12e Bataillon von der Luftmobile Brigade. De Dutchmil Oefenvijand verdedigt het dorp Marnehuizen tegen een aanval van het 12e bataljon. Dat was een nieuw spieltje voor de militairen überhaupt. En onze verteidigingsminister had gezegd, die drie bataljons van de brigade kunnen ingezet worden in Bosnien. Das Mandat der Schutztruppe der Vereinten Nationen, UNPROFOR, verpflichtete die Blauhelmsoldaten zur Neutralität im Kampf zwischen den Streitkräften der bosnischen Serben und der Armee der Republik Bosnien-Herzegowina. Ihre Aufgabe bestand in der Überwachung des Waffenstillstands, der jedoch ständig gebrochen wurde. In den UN-Schutzzonen, den sogenannten Safe Areas, sollte UNPROFOR die Entwaffnung der Kriegsparteien durchsetzen, die Zivilbevölkerung schützen und deren Versorgung sichern. Okay, wir müssen als UN-Soldaten dafür sorgen, dass die beiden Parteien hier nicht miteinander anfangen zu stritten. Und nach 6 Monaten kommt ein anderer Bataillon und können wir gerne nach Hause. 4. Januar 1995. Die ersten Soldaten von Dutchbat 3 treffen in Srebrenica ein. Die Enklave ist ein sehr großes Gebiet. Die Enklave war ein Gebiet von ungefähr 20 mal 20 Kilometern. Da stand kein Zaun. Eigentlich war es ein Tal mit Bergen drumherum. Ein paar Straßen führten hinein und ein paar Bergpässe. Auf der einen Seite waren bosnische Stellungen und auf der gegenüberliegenden Seite vom Berg waren die Serben mit ihren Stellungen. Das Erste, was ich dann dachte, ist von... De Verenigde Naties zijn hier niet de baas in dit deel van de wereld. Das erste, was ich dachte, die UN sind hier nicht der Boss. Ein unheimliches Gefühl. Unheimische Gefühl. Ich habe es auf so, dann hatten wir, und wir sind auch auf der strategischen Position drumherum. Wir hatten unsere Observationspunkte dort errichtet, wo ein Zugangsweg oder ein Pfad war. Da standen dann 10 oder 5 Dutchbatters mit einem Fahrzeug und einem notdürftigen Unterstand, umgeben von Sandsäcken, um einfach zu beobachten und zu gucken, wer kommt da lang. Das Zweite war, die Enklave war umzingelt. Und ich merkte am ersten Tag, dass die bosnischen Serben in den Bergen rundherum mit Artillerie standen. Die konnten uns in der Enklave jeden Tag unter Feuer nehmen. Und das Dritte war, gleich am ersten Wochenende nach unserer Ankunft ist ein Dutchbat auf eine Landmine getreten und die hat ihm beide Beine abgerissen. Ich sollte nach Srebrenica fahren. Vielleicht könnte einer der drei Dutchbatter mich begleiten, mir die Orte zeigen, wo alles geschah. Sie lehnten meine Bitte ab. Immerhin gab Ebel mir einen Tipp. Rob Soma lebt dort, einer von uns. Ich habe keine Adresse, aber über Facebook können Sie ihn erreichen. Doch Rob Soma antwortet mir nicht. Am 8. Juli 2014 komme ich in Bosnien an. Ich werde Rob Soma suchen. Ich habe hier eine Karte. Hier ist die Stadt Bratunac im bosnisch-serbischen Gebiet. Das ist etwa die Grenze von Safe Area. Hier ist die Stadt Srebrenica. Hier ist das Ort Potokari. Ja. Potokari war das Hauptquartier des Bats. In alte Fabriksgebäuden. Zerstört in den Jahren davor im Krieg zwischen den Moslems und den Serben. Verlassen liegt das Fabrikgelände in der Mittagssonne. Marode Hallen, zerborstene Fenster, verrostete Tore. Auf einem Betonklotz an der Zufahrt der Schriftzug HQ Dutchbat. HQ für Headquarter, Dutchbat für Dutch Battalion. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, den ich nach Rob Soma fragen könnte. Es war ein raar Land. Es war ein sehr moeilijk Land. Es war sehr moeilijk zu begrijpen, was da gebeurde. Es war alles sehr verworren in dem Land und schwer zu verstehen, was dort passierte. Ich wusste schon vorher, dass uns eine schwierige Aufgabe erwartete. Wir sollten die Bosnier in der Enklave eigentlich entwaffnen. Aber wie soll man das ohne Gewalt tun, wenn sie die Waffen nicht freiwillig abgeben? Andererseits hieß es, mischt euch nicht ein. Unsere Vorschriften waren völlig ungenau und wir lavierten ständig herum. Eigentlich konnten wir nicht viel tun. Das war ein Scheißgefühl. Das war sehr vervelend, fand ich das, ja. Es gab mir ein Rotgefühl. Anfangs April war eine Gruppe von 80, 90 Mann auf Urlaub gegangen. Und nach einer Woche mussten die zurückkommen. Aber die Serben haben verordnet, dass die 80 Leute in Zagreb bleiben mussten. Und eine neue Gruppe von 80 Mann konnte mit Urlaub gehen. Und danach sollten die ersten 80 aus Zagreb zurückkommen nach Srebrenica. Das ging nicht mehr. April 1995. Bosnische Serben blockieren die Nachschubwege für die Schutztruppe der Vereinten Nationen. Benzin und Nahrung werden knapp. Durch die Blockade verringert sich die Truppenstärke von Dutchbat 3 von 650 auf 450 Mann. Direkt hinter der Fabrik in Potočari erheben sich die Berge. Dichte Wälder, ein paar Felder. Waren für diesen Einsatz die besonderen Fähigkeiten der Luftlandeeinheit von Vorteil? Oder kannte der holländische Verteidigungsminister womöglich die örtlichen Gegebenheiten gar nicht, als er den Einsatz anordnete? Wie hatte Ebel es genannt? Ein neues Spielchen für das Militär. 24. Mai 1995. Der französische General Bernard Janvier, seit 2 Monaten Oberbefehlshaber der UNO-Truppen in Ex-Jugoslawien, schlägt dem Sicherheitsrat vor, die Schutzzonen aufzugeben. Spannung war im Mai al hoch. Und im Juni ging es noch härter. Im Mai und Juni eskalierte die Situation. Es wurde immer häufiger geschossen. Das war wie eine Spirale. Im Juni wurden Soldaten von uns als Geiseln genommen und irgendwann kamen 2 serbische Panzer. Die fuhren immer hin und her. Die Serben schossen jeden Tag, jede Nacht nach unseren Leuten. Aber auch jede Nacht waren Moslem-Bosniak-Soldaten, die in der Umgebung von der Enklave auch mörden in den serbischen Dörfern. Das ist wahrscheinlich auch die Erklärung, nach dem Krieg, als unser Kommandeur hatte gesagt, es sind keine Good Guys und keine Bad Guys. Jeden Tag wurde geschossen, jede Nacht wurde geschossen. 6. Juli 1995. UN-Beobachtungsposten Foxtrot, südöstlich von Srebrenica, meldet Beschuss durch serbische Panzer. Oberstleutnant Tom Karamans, Dutchbat-Kommandeur im Hauptquartier Potočari, fordert NATO-Luftunterstützung an. General Nikolai vom UN-Oberkommando Sarajevo lehnt die Unterstützung ab. Begründung: keine Störung der Friedensverhandlungen riskieren. In der Nacht von 6 auf 7 Juli fingen die Serben an, das Gebiet zu bombardieren. Und die Soldaten kamen an. Die meisten Observationsposten von uns sind übermeistert worden von den Serben. Und die Leute sind gefangen genommen. Und die holländischen Soldaten waren nach dem Stadt Bratenac gebracht. 8. Juli 1995. Beim Rückzug von einem Beobachtungsposten stirbt der Dutchbat-Soldat Raviv van Rensen durch die Handgranate eines Bosniaken. Filmbilder zeigen Rob Soma, wie er Unkraut am Gedenkstein für Raviv entfernt, wie er erschüttert über diese Tage spricht, als die niederländischen Soldaten sich zwischen den Fronten der Serben und der Bosniaken wiederfanden. Die einen nahmen die Dutchbatter nicht ernst, die anderen hielten sie für feige, weil sie nicht kämpften. Vielleicht deshalb nahmen auch Moslems Blauhelmsoldaten als Geiseln. Wir waren wütend und verzweifelt, erzählt Rob im Film. Meine Notizen dabei. Also das sind wirklich die Notizen, die Sie damals... Das sind meine Notizen von damals. Ja, jeden Tag. Ja. Er wacht vom Granatfeuer, 18 Minuten nach 3, mitten in der Nacht. Da fing, wir nennen das den Krieg, fing an. 9. Juli 1995, 8 Uhr. UN-Beobachtungsposten Sierra, südwestlich von Srebrenica, fällt. Flüchtende UN-Soldaten melden an das Hauptquartier in Potočari schwere Artillerie auf allen Hügeln der Umgebung. 17.30 Uhr, serbische Einheiten stehen 1 Kilometer vor Srebrenica. 18.15 Uhr, Beobachtungsposten Delta im Südwesten der Schutzzone fällt. Am nächsten Tag, es ist der 9. Juli 2014, fahre ich auf der Suche nach Rob Soma in die Berge rund um Srebrenica. Die Spuren des Krieges sind immer noch zu sehen. Ausgebrannte Häuser, von Einschüssen zernarbte Fassaden, abgesperrte, minenverseuchte Wälder. Die Suche nach Rob ist schwierig. Ob auf abgelegenen Gehöften oder in Srebrenica, ich treffe keinen Menschen, der Englisch oder Deutsch spricht. Ich fahre weiter nach Potočari. Heute ist es nicht still in Potočari. Im Schatten einer grauen Betonhalle lagern einige Dutzend Menschen. Noch ehe ich jemanden ansprechen kann, kommt Bewegung in die Gruppe. Ein gewaltiger Truck biegt auf das Gelände der alten Fabrik. An den Türen, an der Motorhaube, am Dach, überall stecken Blumensträuße. Der Anhänger ist bedeckt mit einer riesigen bosnischen Fahne. Frauen und Männer umringen das Fahrzeug, laufen nebenher, bis es vor dem Tor der leeren Halle zum Stillstand kommt. Ein Imam tritt heran und spricht den Segen. Dann öffnet der Fahrer die Türen. Särge, übereinander gestapelt bis unter das Dach, eingeschlagen in grünes Seidentuch. Wortlos heben vier Männer einen Sarg nach dem anderen vom Stapel, reichen ihn hinaus, wo sich unzählige Hände zur Übernahme der Fracht entgegenstrecken. Männer bilden eine Kette hinein in die Halle. Sie reichen die Särge weiter, setzen sie ab, reihen sie auf. Ein Totenfeld auf Beton. Der Fall von Enklave 11 Juli, aber davor... Am 11. Juli fiel die Enklave. Aber eigentlich war das schon die Tage davor abzusehen. Zum Beispiel am 9. Juli war das. Da habe ich ein Panzerfahrzeug von uns repariert, das ausgefallen war. Als ich fertig war, sagte ich, Leute, er fährt wieder, ihr könnt weiter. Keine 5 Minuten später wurden sie gefangen genommen. Und ich noch in 5 Minuten later, weil die Kriegsgefangen gemacht. Sexual Monster, Bunkeralarm. Ich würde nun jetzt in Holländisch. Ja, okay. 10. Juli 1995, 0 Uhr. Dutchbat-Hauptquartier Potocari fordert erneut NATO-Luftunterstützung und übermittelt eine Liste mit Zielen für Luftangriff der NATO-Flugzeuge. 15 Panzer- und Artilleriestellungen der Serben sind verzeichnet. 5.30 Uhr. Etwa 40.000 Menschen aus den Dörfern der Schutzzone fliehen in die Stadt Srebrenica. 8.30 Uhr, UN-Leitstelle in Srebrenica, meldet Granatenbeschuss der Stadt durch bosnisch-serbische Einheiten. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte meine Mutter an der Telefon. Und auf dat Moment begonnen de beschietingen op de enclave. Dus toen hoorde je heel hard dreunen. Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert. In dem Moment begann der Beschuss. Stalinorgeln. 24 Granaten, tick, tick, tick. Dann 2 Minuten Pause, weil sie nachladen müssen. Dann wieder 24 Granaten. Ich habe gesagt, Mama, ich muss jetzt auflegen. Ich brauche das Telefon für dringende Dienstgespräche. Mama, ich muss nu abhängen, weil das ist eine militärische Telefonlinie. Die gehen wir nu für andere Dinge gebruiken. 10. Juli 1995, 9.30 Uhr. Das UN-Hauptquartier in Sarajevo lehnt Luftunterstützung ab. »175 Särge liegen in der Halle. An jedem ein kleines Schild. Name, Wohnort, Todestag. Muslimische Männer gestorben im Juli 1995. Erst jetzt, 19 Jahre später, konnten sie identifiziert werden. Imame stimmen eine Totenklage an. Laat ik het zo zeggen, gevoelens van soldaten meegemaakt die bang waren. Viele unserer Soldaten hatten große Angst. Ich habe ihnen sehr oft zugehört und dann muss man ihnen erklären, ja, ich kann es verstehen, das stimmt, es ist hier nicht sicher, pass gut auf dich auf. Aber ich darf nicht sagen, ja, ich habe auch Angst. Maar ik mocht niet roepen van, ik ben zelf ook doodbang, want dan had het. En ik was ook supervisor voor alle onderofficieren die er zaten, dus ik was... Ich war ja Supervisor für alle Unteroffiziere. Da musste ich aufpassen, was ich sage. Denn natürlich beeinflusst das die ganze Gruppe. Ich fand das wirklich sehr schwer. Das lässt mich zu. Ihr Mutter ein bisschen mehr. Das war schwierig, um damit umzugehen. 11. Juli 1995, 6 Uhr. 30 holländische Blauhelmsoldaten befinden sich in der Gewalt bosnischer Serben. Um 8 Uhr fordert Major Franken, stellvertretender Dutchbat-Kommandeur in Potocari, erneut Luftunterstützung an. 11 Uhr. 40 NATO-Flugzeuge kreisen über der Adria und warten auf den Einsatzbefehl. 12 Uhr. Sämtliche UN-Beobachtungsposten im Süden der Enklave sind von bosnischen Serben eingenommen. 17.05 Uhr. Telegramm aus Srebrenica an den Hohen Flüchtlingskommissar der UN. Dringend, dringend, dringend. Die Hälfte der Schutzzone ist eingenommen. Bitte helfen Sie mit allen Mitteln. 11 Juli bin ich bezig gewesen, noch das Krankenhaus zu evakuieren. Am 11. Juli war ich noch damit beschäftigt, das Krankenhaus von Srebrenica zu evakuieren. Das ist komplett missglückt, weil ich in eine Schießerei kam. Ich bin zurückgeblieben in der Kommandozentrale in Srebrenica und mit dem letzten Fahrzeug, mit Evakuierten aus dem Krankenhaus zum Stützpunkt nach Potocari gefahren. Ich bin selbst gefahren und überall sind Granaten eingeschlagen. Eine Granate schlug vielleicht 10 Meter von mir entfernt ein. Da hatte ich Angst, ja. Er hat best Angst. 11. Juli 1995, 19.32 Uhr, Zagreb. UN-General Janvier verweigert seine Unterschrift für den Einsatz der NATO-Flugzeuge. Es war Krieg. Das ist echt Mord und Totschlag. Es war Krieg. Es war wirklich Mord und Totschlag. Aber gut, wir sind heil aus Srebrenica rausgekommen und dann waren wir in Potocari, wo alle anderen Dutchbatters waren. Und da kamen die Flüchtlinge alle hin. Ein Irrenhaus. Sehr, sehr viele Menschen in einem Irrenhaus und ich stand mittendrin. Und sie sind bei het hek gaan staan, um so viel mogelijk Flüchtlinge het kamp op te helpen. Een gat gemaakt achter in het hek, niet bij de hoofdingang, maar achterin. Een beetje uit het zicht van de Bosnische Serven. Wir haben ein Loch gemacht im Zaun, wo die Serben keinen Einblick hatten. Frauen und Kinder mit ihren Sachen, mit Fotoalben unter den Armen. Alte Mütterchen, die Beutel mit Kräutern dabei hatten, die sind zu uns reingekommen. Und wir haben so viele reingelassen, wie es möglich war, denn bei uns waren sie sicher. Ein weiterer Tag vergeblicher Suche nach Rob Soma liegt hinter mir. Am 11. Juli wieder in Potocari. Der Erinnerungsfriedhof gegenüber dem ehemaligen Dutchbat-Hauptquartier ist voller Menschen. Am Rand der Gedenkstätte sind die Särge jener Toten aufgereiht, die heute beigesetzt werden. Da kamen Flüchtlinge auf unser Kamp. Die hatten wenig zu essen, keine Betten. In unserem Camp war es unerträglich. Tausende Menschen waren zusammengedrängt in dieser kleinen Halle. Sie hatten nichts zu essen. Das war der reine Wahnsinn. Was sollten wir tun? Wir dachten, wenn jetzt hier eine Epidemie ausbricht, das ist die Hölle. Für uns ging es ja noch irgendwie. Aber für die Bosnier? Eine Frau hat zwischen all den Menschen ihr Baby zur Welt gebracht. Inmitten all des Drecks und Gestanks. Du musst dir das vorstellen. Tausende Menschen ohne Toiletten, ohne Wasser. Wir waren völlig machtlos. Die ersten Serben kamen einfach zu uns aufs Gelände und du merkst, du bist ohnmächtig. Wir saßen in einem Tal, um uns herum serbische Stellungen. Überall waren schwere Waffen auf uns gerichtet und wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Stell dir vor, wir hätten zurückgeschossen. Bei uns waren 40.000 Menschen. Wenn da irgendwas falsch läuft, dann kommt es zu sehr, sehr vielen Opfern. Eigentlich kann man überhaupt nichts tun. Man ist eine Geisel der Situation. I pripremali za borbu protiv Srba. I još ste izdali danas naređenje vašim trupama da tuku po mojim vojnicima. Da čujem šta želite. 12. Juli 1995, Bratunac. Serbengeneral Mladic fordert Oberstleutnant Karamanz zur Übergabe aller Muslime auf. Karamanz ergibt sich der Situation. 13. bis 15. Juli. Bosnische Serben trennen Männer und Frauen voneinander. Die Deportation beginnt. Wobei dann wel geld, die Situation war medisch unhaltbar. Auch für die Bosnier war es unerträglich. Sie wollten auch weg, denn natürlich merkten sie, das geht hier alles nicht. Aber ob das wirklich freiwillig war, als sie abtransportiert wurden, das glaube ich nicht. Waar ik nog steeds niet over uit ben, of het nou een vrijwillige was, want de mensen wilden van het kamp, die wilden naar veilig gebied. Jedenfalls kamen dann die Busse. Die Menschen sind eingestiegen. Unser Plan war, dass wir die Konvois begleiten würden, bis sie in sicherem bosnischem Gebiet wären. Aber sobald die Busse außerhalb der Reichweite unseres Camps waren, wurden unseren Soldaten die Waffen abgenommen. Blauhelme und alles. Und die bosnischen Männer sind alle erschossen worden. Auf dem Friedhof ein Gedenkstein mit der Zahl 8372. Bosnische Männer aus Srebrenica, aus den Dörfern der Umgebung. Umgekommen im Kampf die einen, ermordet die anderen. Unendliche Reihen von weißen Grabstelen auf grünem Rasen. Am Rand des Feldes die frisch ausgehobenen Gruben. Auf dem Festplatz in der Mitte der Gedenkstätte sammeln sich muslimische Geistliche, Minister, Ehrengäste. Abgesandte aus Österreich, der Türkei, aus Saudi-Arabien, Montenegro und Kroatien werden begrüßt. Sogar Vertreter aus Serbien sind angereist. Vielleicht sind in der Menschenmenge auch einige Holländer. Offizielle Gäste aus den Niederlanden sind nicht erschienen. Feierliche Worte, Gesang, Gebete. Die Menschen knien nieder. Es wird still. Kein Wort, kein Lachen, kein Handyton. Tausende Menschen. Außer den Geräuschen der Natur ist nichts zu hören. Wir kamen zu Hause am 23. Juli. Eine Woche später fing ich an mit meinem Urlaub. Und nach 3 Wochen kamen wir wieder zu Hause. Und da stand im Newspaper... Zeitung, ja. Was möglich passiert war, das war het eerste Mal, dat ik daarvan hörte. Dat er slachtoffers gevallen waren, ja, dat klopt. Dat wist ik. En dat wist ik eigenlijk al. Ik heb het zelf gezien. Op 10 juli heb ik gezien hoe een dorpje uitgemoord werd. Dass es Opfer gab, das wusste ich eigentlich schon. Ich habe am 10. Juli selber gesehen, wie ein ganzes Dorf ermordet wurde. Ich stand da mit einem Fernglas und sah, wie es passierte. Aber als ich von den Massenhinrichtungen hörte, das begann ich erst zu begreifen, als wir in Zagreb waren auf dem Heimweg. Da bekam ich erst eine Ahnung davon, was wirklich passiert war. Davor wusste ich das wirklich nicht. Das war ein totaler Schock. Das war wel even heftig, das war schrikken. Wenn man das hörte, dann denkt man van, ja, das kann nicht wahr sein. Und nach einigen Tagen, dann ist es wahr. Dann sind da die Fakten. Und dann weiß man, dass das echt passiert ist. Abrupt endet die Stille auf dem Friedhof. Namen werden verlesen. Die Namen jener 175 Männer, die heute zu Grabe getragen werden. Unzählige Hände greifen nach den Särgen, heben sie an, tragen sie zu den Gruben, senken sie hinab. Mit Schaufeln und bloßen Händen werfen sie Erde auf die Särge. Keiner will abseits stehen. Schon nach wenigen Minuten erheben sich kleine Erdhügel, wo eben noch Löcher waren. Dann knien sie nieder. Männer und Frauen umringen die Gräber, beten für ihre Verstorbenen. Ja, dann wird man böse auf dem, ja, eigentlich noch nicht auf die Serben, auf die UN. Wir hatten ein neues Wort für den UN. UN ist United Nations. Wir nennen das United Nothing, das Vereinigte Nichts. Das ist unser neues Stichwort für den UN. 5. Juli 2010, Berlin. Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Die UNO und der Völkermord von Srebrenica. Axel Hagedorn vertritt als Anwalt die Mütter von Srebrenica bei ihrer Klage gegen die Niederlande. Diese Klage soll erreichen, dass festgestellt wird durch das Gericht, dass die Vereinten Nationen und der niederländische Staat mitverantwortlich sind für den Völkermord in Srebrenica und für die massenhaften Menschenrechtsverletzungen, die da stattgefunden haben. Weiß ich nicht mehr sicher, aber das begann als schnell. Die Kritik ging sehr schnell nach unserer Rückkehr los. Die erste Woche waren wir eine Art Helden und plötzlich waren wir die Bösen. Es ging mir dreckig. Es war sehr schwierig. Und ich hatte noch Dutchbat Jack. Auf so einem Dutchbat. Ich hatte ja noch meine Uniform von den Dutchbatters. Damit bin ich einmal in der Stadt gewesen. Da bin ich sofort beschimpft worden. Das war so furchtbar. Ich dachte nur noch weg hier. Ich habe $10.000 genommen, mir ein Ticket nach Mexiko gekauft und bin 6 Monate dort geblieben. Das war im November 95. Ich habe dann letztendlich eine enkele Reise in Mexiko gekocht im November. Der Friedhof leert sich schnell. Die Menschen drängen zum Ausgang. Auf der Straße ein dichtes Gewimmel, kein Durchkommen für Autos und Busse. Das Geschiebe nimmt zu. Was ist los? Dann sehe ich den Grund. Im Schritttempo rollt ein roter Hammer durch die Menge. Ein überdimensionierter Geländewagen, ein Monster auf Rädern. Dieses Auto hatte ich im Film über Rob Sommer gesehen. Das muss er sein. Ich drängele, schiebe mich durch die Massen. Doch wie ein Panzer rollt das Fahrzeug weiter, bahnt sich eine Gasse, wird schneller. Und noch ehe ich es erreichen kann, verschwindet Rob Sommer in seinem Jeep Richtung Srebrenica. Op een gegeven moment ben ik geprobeerd aan het werk te gaan. Irgendwann bin ich dann wieder arbeiten gegangen, also beim Militär. Dann hatten wir vom Verteidigungsministerium ein Debriefing, eine Nachbesprechung, um unsere Traumata zu verarbeiten. Aber das war nicht irgendwie therapeutisch. In Wirklichkeit wurde ich 4 oder 5 Tage verhört. Das war wirklich ein Kreuzverhör, wie gegen einen Verdächtigen. Maar ik had in 2002 dat ik op een gegeven moment niet meer kon slapen. Erst viel später kam das. Da konnte ich nicht mehr schlafen. Ich hatte Schweißausbrüche, Zittern. Ich dachte, das passiert dir nie. Aber dann war es plötzlich da und es ging nichts mehr. Da habe ich mir dann einen Psychologen gesucht. Das war 2002. Stoppen mit werken. Und als het dan nog zo is, dan stuur ik je door naar de psycholoog. Toen was het 98. Toen kwam er een verhaal over. Kwam er de media aan over het overrijden van mensen en opdrachtgever tot. Besonders 1998, da tauchte die Geschichte von überfahrenen Menschen in Srebrenica und Potocari auf. Konkret ging es darum, einmal hätte ich den Auftrag gegeben, ein anderes Mal mein Kommandant. Das wurde geschrieben. Kein Mensch fragte uns, was genau passiert war. Ja, ich bin weiter gefahren, als irgendjemand von unserem überfüllten Fahrzeug runtergefallen ist. Wir waren alle auf der Flucht und anders wären noch mehr Leute gestorben. Dann gab es natürlich Untersuchungen, Verhöre. Du kommst vors Gericht, erst bist du Zeuge, später aber auch Verdächtiger. Und schließlich stand ich im Jahr 2000 dann in Arnheim vor Gericht. Es war wirklich, ich weiß es nicht. Können wir ganz kurz eine Pause machen? Anders waren er nog meer dan. Ik ben zo afgevuld jetzt. Sta je, Harry? Goed. Even stoppen, even een seconde, want voor mij is het even van. En die heeft toen uiteindelijk me vrijgesproken van rechtsvervolging. Letztendlich wurde ich freigesprochen. Aber sie sagten, du könntest es getan haben. Aber glaubt wirklich jemand, ich hätte absichtlich jemanden getötet? Wie geht man damit um? Man schweigt, sagt niemandem, wo man gewesen ist. Noch einmal gehe ich hinüber zum ehemaligen Dutchbed-Hauptquartier. In einer halb verfallenen Halle finde ich Spuren der Holländer. Die Eisentür mit der Aufschrift Wapenkammer, Aufkleber der Eliteeinheit, Luchtmobile Brigade. In diesem Moment kommen zwei Männer und eine Frau in die Halle. Reden sie holländisch miteinander? Ich spreche sie an. Nein, sie kennen Rob Soma nicht. Aber in ihrer Begleitung ist ein Bosniake. Er hat von ihm gehört. Mit der Hand zeigt er auf die Berge hinter uns. Etwa einen Kilometer in Richtung Srebrenica. Da geht ein Weg hoch. Ein paar Kilometer durch den Wald und über Felder. Ein gelbes Haus. Dort wohne ein Holländer. In 2005 bin ich zurückgegangen nach Bosnien. Bin zwei Wochen da gewesen. 2005 bin ich zurück nach Bosnien gegangen und war zwei Wochen dort. Ich kam unter anderem in Kontakt mit einer Frau, die sich 1995 aufhängen wollte, die ich losgeschnitten habe. Also die habe ich eigentlich von ihrer Selbstmordaktion zurückgehalten. Und die habe ich dort zufällig gesprochen und die erzählte, ich bin auf der Suche nach einem Dutchbatter, der das und das und das gemacht hat. Sie erzählte mir, was passiert war. Ich habe sie angeguckt und gesagt, ja, das war dort und dort. So haben wir uns erkannt. Das war unglaublich. Es machte viel wieder gut. Das merkte ich bei mir selbst dann. Leider ist sie ein Jahr später an Krebs gestorben. Auf einer Lichtung finde ich das gelbe Haus. Daneben steht der rote Hammer. Rob Soma kommt direkt auf mich zu. Als er mein Mikrofon sieht, macht er eine eindeutige Geste. Abschalten. Erst als ich das Gerät in der Tasche verschwinden lasse, kommt er heran. Nein, er wird nicht mit mir reden. Kein öffentliches Wort wird er mehr sagen. Weshalb? Die Menschen hier hassen ihn. Warum hassen sie ihn? Weil er sagt, was er denkt. Und was denkt er? Keine Antwort. Warum er hier lebt? Es ist doch schön hier. Eine wunderbare Natur, Einsamkeit, das Wetter. Ich will einfach in Frieden leben. Eine hele hoop goede Kontakte gehad daar ook mit anderen Menschen. Hele goede reacties gehad. Ich habe dort mit vielen gesprochen. Die meisten verstanden sehr gut, was wir getan haben, und es war schon ein Stück Dankbarkeit da, ein bisschen Verständnis. Eigentlich mehr, als es hier gibt. Ein paar Frauen aus Bosnien, die ich hier in den Niederlanden getroffen habe, sagten, natürlich habt ihr Fehler gemacht, aber ihr habt das ausgeführt, was euch befohlen wurde. Wir machen euch nicht verantwortlich. Aber hier sind wir noch für viele die Schuldigen. Ich denke, die Menschen in Bosnien haben ein realeres Bild. Daran halte ich mich fest. Ich finde es wichtiger, was die Menschen dort über mich denken. Was mir Rob Soma nicht erzählte, hatte ich im Film gesehen. Die Frau beginnt dann einmal boven hier an den Berg. Bosnische Serviers. Wie er Besucher zu den Städten seiner Erinnerung führte. Zu jener Stelle, wo Rave van Rensen von den Bosniaken erschossen wurde. zu der Unterkunft in der alten Fabrik nach Srebrenica. Er kam hierher, weil er helfen wollte, etwas aufbauen, den Tourismus in Gang bringen. Heute führt er niemanden mehr herum, meidet den Kontakt mit Einheimischen. In seinem Haus beherbergt er hin und wieder holländische Besucher. Ich muss wieder an die Arbeit, sagt er, dreht sich um und geht. Ob er es sich nicht noch einmal überlegen wolle, ich würde wiederkommen. Es gibt nichts zu überlegen, antwortet er und lässt mich stehen. Ich denke, dass Menschen, heel veel Menschen, das helemaal niet weten, hoe erg, hoe fout het gegaan was. Ich denke, dass sehr viele Menschen nicht wissen, wie falsch alles gelaufen ist. Es gab eine Berechnung. Wenn man die Enklave militärisch hätte verteidigen wollen, wären 50.000 Soldaten nötig gewesen, gut ausgerüstet. Für die minimalste Option waren 5.000 nötig. Wir kamen mit 700 hin. Minimale Option waren 5.000 Militäre nötig. Und das haben wir von Anfang an gewusst, dass das nicht ging. Wenn im holländischen Parlament in 1993 die Entscheidung fiel, dass wir ein Bataillon nach Srebrenica ziehen, hat auch unser obersten Militärkommandeur gesagt, das ist nicht möglich. Und er hat gekündigt. Aber ja, nicht die Militäre, sondern der Boss, der Politik ist der Boss. Und der Politik sagt, wann gehen, dann gehen wir. 5. Juli 2010, Heinrich-Böll-Stiftung. Rechtsanwalt Axel Hagedorn. Die große Frage ist so, dass die UNO natürlich grundsätzlich eine Immunität hat und die sollte auch respektiert werden. Das bedeutet, man kann die UNO nicht verklagen. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, ob man sozusagen jemanden vor den Kadi ziehen kann, der eine Aktion gemacht hat, eine Friedensaktion, und danach die Frage im Raum steht, habt ihr das alles richtig gemacht? Und seitdem tritt nur der niederländische Staat auf, in einer Doppelfunktion. Einmal als Partei, sozusagen für sich selbst, wir sind nicht verantwortlich, und gleichzeitig auch als Sprachrohr der Vereinten Nationen, und sagt halt, die UNO kann nicht verklagt werden in den Niederlanden, weil das würde dem Immunitätsprinzip zuwiderlaufen. Das hele Politik von guten Bedoelingen, sondern dass je precies bedenkt, hoe moet je dat dan oplossen? Also die ganze Politik, die gut gemeint ist, ohne dass man konkret überlegt, wie die Lösung ist. Das hat mein politisches Bild total verändert. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier sitze, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich will nie mehr, dass man so naiv in einem Krieg mitmacht. Dass je so naiv in Oorlog instapt. Ich habe im ersten Studienjahr als Jurist gelernt an der Universität Göttingen, dass Demokratien beherrscht werden durch die Gewaltenteilung. Man hat eine Legislative, das Parlament, man hat eine Exekutive, die führt es aus, das ist dann die Polizei, und man hat die Rechtsprechung, die Judikative, und die kontrollieren dann sich gegenseitig und dann hat man auch ein demokratisches Prinzip. Und wenn man das nicht hat, dann hat man diktatorische Systeme. Ja, ich habe nun eine Mission nach Mali. Ich hörte das, ich sage, hey, ich arbeite jetzt dafür, dass sich die Dinge nicht wiederholen. Zum Beispiel bei der Mission in Mali. Ich bekam mit, da kommt ein französischer General zu uns ins Parlament. Ich habe mich vorbereitet und ihn dort gefragt, können die niederländischen Soldaten sicher sein, dass sie als französischer General ihnen helfen werden? Er sagte, ja. Und da wurde ich dann aktiv. Ich habe unseren Fraktionschef angesprochen, bevor der definitive Beschluss in die Kammer ging. Ich habe gesagt, das und das muss klar sein. Ansonsten stimme ich dagegen. Dann ging das hinter den Kulissen weiter. Unser Mann hat vor der Sitzung gesagt, Leute, lieber Herr Timmermans, wir haben Leute in unseren Reihen, die haben schlechte Erfahrungen gemacht in Srebrenica. Also passt bei den Vereinbarungen auf das und das und das auf. Sonst kriegen wir kein Ja für einen Einsatz von der VVD. Bei der UNO ist es so, dass sie selbst die Resolution machen. Sie setzen ihre Truppen ein und senden sie hin. Und jegliche richterliche Kontrolle ist obsolet. Das ist in diesem Bereich von Friedensmissionen ein diktatoriales System. Und deshalb glaube ich auch, dass dieser Prozess weit über das hinausgeht, was Srebrenica bedeutet. Es geht um die Zukunft. Es geht darum, können wir uns eine Organisation erlauben, die als Vorfechterin für Menschenrechte steht, aber gleichzeitig ein unkontrolliertes System ist mit absoluter Macht. Noch einmal laufe ich durch Srebrenica, sehe das Fenster im Rathaus, von dem aus General Mourion die Schutzzone ausrief, fahre weiter nach Potocari zum ehemaligen Dutchbat-Hauptquartier. Schade, dass Rob Soma nicht mit mir reden will. Was mag er gesagt haben, was die Bosnier ihm verübelten? Dass es keine Good Guys und keine Bad Guys gab? Dass die Niederländer keine Schuld hatten an dem, was geschah? Stieß sie sein Hammerjeep ab, der an die Panzerfahrzeuge jener Militärs erinnert, die ihnen nicht geholfen haben? Mir bleibt nur mein Eindruck. Hier lebt ein Holländer, der glaubte, etwas wiedergutmachen zu können, den Frau und Tochter nach kurzer Zeit in Bosnien verließen und zurück in die Heimat gingen. Ein ehemaliger Dutchbat-Soldat, der verbittert ist. Ein zweites Mal gescheitert an seiner Mission. Wenn man militärisch eingreift, dann muss man da 20, 25 Jahre bleiben. Dann muss mindestens eine Generation muss da übergehen, bevor man da überhaupt denken kann an zurückziehen. Wir Menschen aus der westlichen Welt wollen in 2, 3, 4 Jahren transportieren eine Situation wie auch bei uns im Westen. Ja, das dauert bei uns hunderte von Jahren. Das dauert auch in Afghanistan und wohnen auch in der Welt, dauert das auch hunderte von Jahren. 16. Juli 2014, Den Haag. Die Niederlande tragen nach einem Gerichtsurteil Mitschuld am Massaker von Srebrenica 1995 während des Bosnienkrieges. In dem Fall geht es um die Ermordung von mehr als 300 Muslimen durch bosnisch-serbische Truppen. Die damals in der Region von den Niederlanden geführte UN-Schutztruppe hätte wissen müssen, dass die Betroffenen deportiert und hingerichtet würden, so ein Zivilgericht in Den Haag. Das Urteil wird wenige Tage nach meiner Rückkehr aus Srebrenica verkündet. Wer ist das? Der niederländische Staat, frage ich mich. Wen meint das Urteil? Die Politiker von damals, die heute nicht mehr im Amt sind? Die verantwortlichen Politiker von heute als Warnung vor leichtfertigen Entscheidungen gewissermaßen? Oder die Soldaten von Dutchbat 3, also jene 450 Männer, die im Juli 1995 vor Ort waren? Hans Theissen, Anne Mulder, Ebel Dijkman. Ich arbeite für Westerbork. Westerbork hat ein Projekt, das nennt man Gastspreker vor der Klasse. Das ist ein Sprecher für Schulklassen. Früher waren das überlebende Jüde, Zigeuner, Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in den letzten 15 Jahren ist man hier angefangen mit jungen Veteranen, um eine Geschichte über ihre eigene Friedensmission zu erzählen an Schulklassen. Ich mache das jetzt 15 Jahre. Hier für Camp Westerbork. Über meine Erfahrungen in Srebrenica. Warum muss ich gerade jetzt daran denken, wie ich mich von meinen drei Gesprächspartnern trennte? Vielleicht, weil es keinen befriedigenden Abschluss dieser Geschichte gibt. Hans brachte mich zur Tür. Durch das gardinlose Fenster konnte ich sehen, wie er sich wieder an den großen Küchentisch setzte, allein, den Kopf in die Hände gestützt. Anna hatte es eilig. Seine Fraktionssitzung hatte bereits begonnen. Ebel hatte mich zu einem Rundgang durch das ehemalige Konzentrationslager Westerbork eingeladen. Es ist der Ort, von dem aus Anne Frank und tausende Juden in die deutschen Vernichtungslager fuhren, nach Auschwitz, Treblinka, Theresienstadt, Bergen-Belsen. In den sicheren Tod, wie die Moslems aus der Safe Area. Kurz vor meinem Aufbruch hatten wir über das zu dieser Zeit noch laufende Verfahren gegen die Niederlande gesprochen. »Wissen Sie, wer damals im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war?«, hatte er mich gefragt. Ich schüttelte den Kopf. »Ich meine noch immer, einer ist schuldig und das ist der UN. In der UN in den Tagen war Frankreich, Deutschland, England und Amerika.« United Nothing. Niederländische Blauhelmsoldaten, 20 Jahre nach der Rückkehr aus Srebrenica. Ein Feature von Rainer Schwochow. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Robert Glatzeder, Stefan Baumecker, Maximilian Held und Joachim Schönfeld. Produktion: Der Autor. Redaktion: Karin Beindorf.